إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليبيك شفستا und herzlich willkommen zu unserer Unterrichtsreihe, die Heilung des schwachen Imans. Und wir machen inshallah weiter mit den Behandlungsmethoden, mit den Art und Weisen, mit den Heilmethoden für einen schwachen Iman. Nachdem wir die Symptome und Ursachen durchgenommen haben, starten wir inshallah durch jetzt mit dem sechsten Punkt der Behandlungsmethode, beziehungsweise mit der sechsten Behandlungsmethode. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ramadan erreichen lassen und den Ramadan für uns segnen und den Ramadan uns angenommen wieder verlassen. Amin, sagt Amin inshallah. Und wisst ihr, dass die Juden uns für Amin beneidet haben, als wir diese Sache bekommen haben? Denn wenn ein Mu'min, ein Muslim Dua macht und ein anderer sagt Amin, ist wie wenn er auch diese Dua gemacht hat. Das heißt, diese Dua geht doppelt stark hoch. War so nebenbei, inshallah. Tayyib. Die sechste Behandlungsmethode ist, eine Vielfalt an unterschiedlichen Ibadat zu verrichten. Eine Vielfalt, also viele unterschiedliche Ibadat verrichten. Das ist unser sechster Punkt. Durch Allahs Barmherzigkeit und Weisheit bestimmt er uns eine große Anzahl von verschiedenen Ibadat, die wir verrichten können. Manche von ihnen werden mit dem Körper ausgeführt, wie zum Beispiel das Gebet. Ja, manche mit dem Vermögen, wie die Zakat. Manche kann man kombinieren, Vermögen und den Körper, wie die Hajj, die Pilgerfahrt. Und manche Ibadat folgen durch die Zunge, wie das Gedenken Allahs oder Bittgebete. Und manche sogar mit dem Herzen, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und wenn man Allah subhanahu wa ta'ala liebt und so weiter. Ja, deswegen sagen die Gelehrten auch, es reicht nicht, dass du sagst, ich bin Muslim, indem du einfach nur bezeugst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nein, die sagen, du musst mit dem Herzen dran glauben, mit der Zunge es bestätigen und, ganz wichtig, es müssen Handlungen danach folgen. Ja? Weil sonst ist das wie wenn du zu einer Person sagst, ich liebe dich, aber du zeigst ja gar nicht, dass du sie liebst. Ja. Genauso ist es auch im Islam. Das war jetzt ein einfaches Beispiel natürlich. Und es ist sogar, um zurückzukommen, dass bei ein und derselben Art von gottesdienstlichen Tat, ja, von bei Ibadat, in Pflicht oder in Sunna-Handlungen, man kann die unterteilen, ja. Die Pflichten sind verschiedenartig und genauso verhält es sich mit den Sunna-Handlungen. Daher hat beispielsweise das Gebet empfohlene Sunna-Gebete. Also die Gebete, jedes Pflichtgebet hat Sunnan al-Rawatib. Ja, es gibt Sunnat al-Mu'akkada und Sunnah ghayru mu'akkad. Ja, das heißt, wir haben zu Pflichttaten haben wir auch freiwillige Taten, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Und jede von ihnen hat natürlich ihre Stufen von den Sunna-Handlungen. Wie zum Beispiel sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, afdalus salati ba'd al-farida salatul layl. Das beste Gebet nach den Pflichtgebeten ist das Beten in der Nacht, Qiyamul Layl. Nicht das Sunna-Gebete von Fajr oder Maghrib oder Aisha, sondern das Sunna-Gebet. Und ich empfehle auch jedem, der mit dem Beten anfängt, Ja, der mit dem Beten anfängt, wenn er fünfmal tägliche Pflichtgebete einhält, dann soll er erstmal versuchen, die Nachtgebete einzuhalten. Das heißt, er fängt zum Beispiel an mit 3 Rekka, bevor er schlafen geht, zu beten. Und diese Sache versucht er sich so weit zu machen, dass er anstatt fünfmal täglich Gebet, hat er 6-mal täglich Gebet sozusagen. Also 5 Pflicht und 1 Freiwillige. Und danach kann er sich steigern mit anderen Sachen. Und genauso gibt es das bei anderen Sachen natürlich. Einige Sachen sind besser als die anderen. Und das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala, wie er das gemacht hat, als er seine Schöpfung erschuf. Also bevorzugte er einige vor anderen. Und subhanallah, gepriesen sei derjenige, der bestimmte, dass die Tore des Paradieses genauso vielfältig sind wie die Arten der Gottesdienste, subhanallah. Und diese wurden uns überliefert in einem Hadith von Abu Huraira, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer von einer Sache für Allah 2-mal spendet, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, wer von einer Sache 2-mal für Allah subhanahu wa ta'ala spendet, nudiya min abwab al-jannah, der wird von den Toren, nicht eines, sondern von den Toren des Paradieses gerufen. Ja? Und gesagt, O Diener Allahs, hier ist Gutes für dich. O Diener Allahs, hier ist Gutes für dich. Wer einst im Diesseits zu den Beteten gehörte, der wird zum Eintreten durch das Tor des Gebetes ausgerufen. Subhanallah, die deutsche Übersetzung ist echt schwer. Tayyib, wir machen. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعْيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ. Und wer von den Leuten von dem Gebet war, der kommt, der wird von dem Tor des Gebetes gerufen. Und وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعْيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. Und wer von den Leuten von Jihad war, wird von dem Tor von Jihad gerufen. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعْيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ. Und wer von den Leuten von den Fastenden war, der wird von dem Tor Ar-Rayyan gerufen. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّدَقَةِ دُعْيَ مِنْ بَابِ السَّدَقَةِ. Und wer von den Leuten war, die viel spendeten, der wird von dem Tor gerufen, von dem Tor der Sadaqa gerufen. Ha? In diesem Hadith sind diejenigen Leute gemeint, die neben den Pflicht sehr viele freiwillige Ibadat gemacht haben. Das heißt, nicht wenn du deine Pflichtgebete einhältst, kommst du durch das Tor des Gebets. Nicht wenn du deine Pflichtfasten einhältst, kommst du durch das Tor des Fastens. Nicht wenn du deine Pflichtzakat abgibst, kommst du durch das Tor des Spendens und so weiter. Sondern diejenigen, für die das ganze Jahr über Ramadan war, für die es nicht abwarten könnten, Qiyamul Layl zu beten, die den ganzen Tag Koran lassen, solche Leute, die richtig engagiert waren in den Angelegenheiten von der Akhira, diejenigen, die neben ihren Pflichttaten ihre Sunnataten füllten, auf dass sie bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie abgerechnet werden, eine kleine Möglichkeit haben. Denn diese Leute, sie haben Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet und sie fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Al-Walidu awsatu abwab al-Jannah. Al-Walidu awsatu abwab al-Jannah. Der Vater ist das mittlere Tor des Paradieses. Ach so, der Hadith vorhin war in Bukhari und dieser Hadith ist jetzt in At-Tirmidhi und Sahih al-Jami'. Tirmidhi und Sahih al-Jami'. Was bedeutet, der Vater ist das mittlere Tor des Paradieses? Kannst du einfach in den Vater reingehen und dann gehst du in Jannah? Nein, natürlich nicht, das ist Quatsch. Sondern damit ist gemeint, das gute Behandeln der Eltern, das Gutsein zu ihnen. Und auf diese Sache werden wir noch genug kommen, inshallah. Wir werden vielleicht Adab al-Mufrad machen, das ist eine sehr schöne Sache. Das weicht das Herz schön auf, macht einen richtig, so, der bricht einem, den Härtesten, den bricht er. Ja. Taib, aus der Vielzahl von unterschiedlichen Ibadat kann man großen Nutzen ziehen, subhanallah. Und dadurch seinen schwachen Glauben erfolgreich behandeln. Genauso kann man seinen Glauben stärken, wenn man viele Ibadat verrichtet, zu der sich die Seele hingezogen fühlt und diese gerne ausführt. Ja, weil es gibt manche Sachen, die einem einfacher fallen und es gibt andere Sachen, die einem schwerer fallen. Und wenn du eine Sache hast, die dir einfacher fällt oder die du gerne magst, wie zum Beispiel der eine mag den ganzen Tag Koran lesen. Ja? andere mag, der sagt, ich kann nicht so viel Koran lesen, ich bete lieber. Ah, ich bete immer zwei, immer wenn ich Lust habe. Egal, der liest, egal, wenn du nur Qul huwallahu ahad liest. Hauptsache beten. Der andere sagt, ah, das ist nichts für mich, ich faste lieber. Fasten ist einfach für mich. Und so, wie jeder, dass die Sache natürlich möchte. Und parallel dazu hält man an den Pflichtsachen fest und die vorgeschriebenen Aufgaben fest, die uns Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat. Wenn sich daher der Muslim die Beweistexte vor Augen führt, welche über die verschiedenen Ibadat sprechen, so wird er einzigartige Arten, ja, der Anbetungen finden, die eine wundervolle Auswirkung auf die Seele haben, subhanallah. Eine Auswirkung, wie sie möglicherweise es nirgendwo anders gibt. Und das ist eigentlich klar. Hier haben wir mal zwei Beispiele für diese wundervollen Eigenschaften oder für die wundervollen Arten, subhanallah. Abu Dharr berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt drei Arten von Menschen, die Allah liebt und drei Arten, die Allah hasst. Es gibt drei Arten von Menschen, die Allah liebt und drei Arten, die Allah hasst. Und liebe Geschwister, wenn ich das sage, dann müsstet ihr eure Ohren spitzen und euer Herz müsste gleich aufspringen und sagen, hä? Welches sind die drei Arten, die Allah liebt? Ich will das wissen. Ha? So sagt er weiter, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt weiter, was die drei angeht, die Allah liebt, so ist es ein Mann, der während der Schlacht auf eine Gruppe des Feindes trifft, ha? Er wendet sich den Feinden zu und bekämpft sie standhaft, bis er sie tötet, bis er getötet wird oder den Sieg für seine Gefährten erringt. Das heißt, ein Mann ist auf dem Schlachtfeld und dann kommt eine Gruppe auf ihn zu von den Feinden und er wendet sich zu ihnen zu, er rennt nicht davor weg, weil sie so viele sind, nein, er wendet ihnen zu, bis er entweder getötet wird oder er den Sieg bekommt. Das ist die erste Art, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und es gibt viele, es gibt noch zwei, drei andere Hadithe, die anders sind. Aber der Sheikh hat hier Hafizahullah diese Sache ausgewählt. Die zweite Art ist folgender Mann. Eine Anzahl von Menschen ist nachts zu Fuß auf einer solch langen Reise unterwegs, die sind zu Fuß lange unterwegs, bis sie sich vor Müdigkeit danach sehnen, den Boden zu berühren. Ja? Sie sehnen sich zu schlafen, sie können nicht mehr, sie wollen sich hinlegen sozusagen. Darum schlagen sie ihr Lager auf, sagt er weiter. Aber, jetzt kommt der Mann. Aber einer von ihnen stellt sich etwas abseits von ihnen auf und betet die ganze Nacht hindurch. Das heißt, der läuft so lange, bis er nicht mehr kann. Andere gehen schlafen und er geht hinten und betet noch für Allah subhanahu wa ta'ala, bis er sie aufweckt, damit sie ihre Reise fortführen können. Subhanallah. Was sind das für Leute? Woher bekommen sie so viel Energie? Die sagen sich, soll ich jetzt schlafen oder soll ich jetzt beten? Subhanallah. Und sie wählen das Gebet. Sie fürchten den Tod und sie lieben ihren Herrn. Subhanallah. Sie sagen, wenn ich jetzt schlafe, ja, und dann kann ich nicht beten, dann bete ich lieber und vergesse ich das Schlafen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen Kraft durch dieses Gebet. Und die Sahaba haben gesagt, wir haben unsere Kraft in Qiyamul Layl gefunden. Also erst nur wenn wir Qiyamul Layl beteten, hatten wir Kraft. Subhanallah. Und die dritte Art von Mann ist ein Mann, der einen Nachbar hat, Achtung, der einen Nachbar hat, und das könnte auf uns zutreffen. Der Nachbar hat, der ihn ständig belästigt. Doch er erträgt diese Belästigung geduldig, bis sie der Tod oder der Umzug voneinander trennt. Und der Hadith ist in Musnad Imam Ahmed und Sahih al-Jami. Taib, was sind die drei Arten, die Allah hasst? Die hat der Sheikh hier nicht erwähnt, hat es ausgelassen. Aber inshallah, kein Problem. Kann man nachgucken. Ein Mann kam zum Propheten und klagte über sein hartes Herz. Hört mal, liebe Geschwister. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajatak? Farab ist so schön. Er sagt, willst du oder möchtest du, dass dein Herz weich wird und du deine Angelegenheit erreichst oder beziehungsweise dass du bekommst, was du willst? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, irham il yatim, wamsah ra'sahu, wa at'imhu, min ta'amik, yalin qalbuk, wa tudrik hajatak. Er sagt, dann sei barmherzig zu den Weisen, streiche über ihren Kopf und gib ihnen von deiner Speise zu essen, so wird dein Herz weich werden und dir wird das gegeben, was du willst. Subhanallah. Der Hadith ist in At-Tabari und auch in Silsila As-Sahiha von Sheikh Albani. Subhanallah. Und dieser Hadith ist ein direkter Beweis zum Thema, wie man den schwachen Glauben behandeln kann. Subhanallah. Ja. Weise. Weise sowieso im Islam, subhanallah, liebe Geschwister, Weise, die sind, wie soll ich sagen, die sind eine Goldgrube der Hasanat. Ja, die sind eine Gold. Jedes Mal, wenn du reingehst, kriegst du Hasanat. Kriegst du ein Goldstück. Ja? Das ist eine richtige Goldgrube. Nicht, du musst lange suchen. Nein. Du streichst über den Kopf, kriegst du Hasanat. Du gibst ihnen Essen, kriegst du Hasanat. Du lächelst sie an, kriegst du Hasanat. Du redest mit ihnen, du kriegst Hasanat. Du behandelst sie gut, kriegst du Hasanat. Weisen, subhanallah. Subhanallah. Und hört mal, liebe Geschwister, wir kennen alle den Hadith. Wir kennen alle die Ayah. Ja, und die Männer gebrauchen das immer ganz viel. Ja, Allah sagt im Koran, heiratet von den Frauen 2, 3, 4, wie ihr schafft. Ja? Aber liebe Geschwister, das ist nicht der Sinn der Sache. Viele haben gar nicht Surat Nisa angefangen zu lesen. Was steht denn vorne? Subhanallah. Die meisten haben einfach nur haben einfach nur diese Sachen gehört und niemals selber nachgeschaut, was denn vorher da stand, subhanallah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala spricht in der Surat al-Nisa, indem er anfängt, ja, und Surat al-Nisa ist eine gewaltige Sure, indem er anfängt, über die Weisen zu sprechen, subhanallah. Er sagt, und gebt den Weisen, also nachdem, wir kennen das, ja, ayyuhal ladhina amanu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, und so, nach dem ersten Vers, der zweite Vers ist direkt, und gebt den Weisen ihren Besitz, und tauscht nichts Schlechtes mit Gutem aus, und zerrt nicht ihren Besitz, den Besitz der Weisen, zu eurem Besitz und so. Also nehmt nicht euer und ihr Besitz auch noch weg. Das ist ein schweres Begehen. Und dann sagt Allah, und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, pass auf, wenn ihr fürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was von euch an Frauen gut ist, 2, 3 oder 4. Guck mal, was für ein Zusammenhang, liebe Geschwister. Guck mal, was für ein Zusammenhang. Es hat nichts mit Heirat zu tun. Diese Verse haben eigentlich nichts mit Heirat zu tun, sondern mit der Behandlung der Weisen, subhanallah. Und das Wort, was hier benutzt wird, ja, was hier benutzt wird für, wenn ihr befürchtet, nicht gerecht zu sein, wenn ihr befürchtet, nicht gerecht zu sein, ist in khiftum alla tuqsitu qasata, und die Gelehrten sind sich einig, ja, Bilittifaq, Tuqsitu, dieses Qasata, ist die höchste Art von Gerecht, weil es gibt noch Adl. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt es auch später, ja, wenn er sagt 2, 3 und 4, wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann heiratet nur eine. Ja? Und da heißt aber, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ, von Adala, von Adl. Ja? أَلَّا تَعْدِلُ. Und dieser Adl ist eine Stufe unter Al-Qasd. Diese Adel, diese Gerechtigkeit, also diese ist von der Gerechtigkeitsstufe her und unten drunter. Und Al-Qasd ist drüber, subhanallah. Da sehen wir an diesem Vers sehen wir, wie wichtig es ist und wie gewaltig es ist, Weisen gut zu behandeln, inshallah. Und dann machen wir direkt weiter mit der siebten Methode, liebe Geschwister. Denn zu den erfolgreichen Behandlungsmethoden eines schwachen Glaubens gehört auch siebtens die Angst vor einem schlechten Ende. Ja, die Angst vor einem schlechten Ende. Das heißt, wenn jemand schlecht stirbt. Denn diese Angst ermutigt den Muslim zu Taqwa, zu Ta'a, zu Gottesfurcht und zu Gottes Gehorsam und erneuert den Glauben im Herzen. Was das schlechte Lebensende betrifft, so gibt es hierfür viele Ursachen. Dazu gehören unter anderem der schwache Glaube und die tiefe Versunkenheit in Sünden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nannte diesbezüglich einige Beispiele. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: Und guck mal, nehmt das als ein Beweis gegen alle, weil diese Sachen werden nicht erwähnt. Man nimmt immer nur die Ayat aus dem Koran, ja, und dann interpretieren das anders und so weiter. Guck mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith ist in Sahih Muslim, ja, und ihr werdet gleich wissen, worauf ich hinaus will. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Man qatala nafsahu bihadidah, فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. سبحان الله سبحان الله. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wer sich selbst mit einem scharfen Stück Eisen tötet, zum Beispiel Messer, ja, der wird dieses Eisenstück in seiner Hand tragen, wenn er aufsteht. Und in die Hölle geschmissen wird. Und es sich im Höllenfeuer in seinen Bauch stecken für alle Ewigkeit. Und guck mal, das ist eine in Ordnung, die Übersetzung. Aber der Prophet sagt: Wer das macht, sich selber tötet mit einem Messer beispielsweise, er sagt: Fi nari jahannam. Und er ist in der Hölle. Khalidan mukhalladan fiha abada. Das ist so dreifache Verewigung. Für immer und ewig wird er da drin bleiben, sozusagen. Subhanallah. Und er sagt weiter: Und wer ein ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. Das gleiche. Er sagt: Wer Gift nimmt, um sich selbst damit zu töten, ja, der wird dieses Gift in seiner Hand tragen. In der Hölle, und er wird in der Hölle sein für immer und ewig, und er wird immer wieder von dieser Gift trinken. Und der Vorige, ich habe vergessen, der Vorige wird dieses Messer immer wieder in seinen Bauch stecken, bis er stirbt, in der Hölle. Ja, er wird es im Bauch stecken, er wird die ganze Zeit sozusagen, er wird die ganze Zeit rausreihen, und der andere wird die ganze Zeit diese Gift trinken, den Schmerz von dem Tod spüren und noch mehr. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter, er sagt: وَمَنْ تَرَدَّ مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. Das gleiche. Er sagt: Wer auf einen Berg steckt und sich vom Berg runterschmeißt, um sich selber zu töten, ja, der wird in Jahannam, ja, auf einen Berg steigen und sich immer wieder runterschmeißen, für immer und ewig. Subhanallah. Subhanallah. Ja, diese Sache mit Selbstmord, ist nicht einfach. Ja? Subhanallah. Diese Sache ist nicht einfach. Deswegen sind wir in dieser Sache ganz locker, liebe Geschwister. Die Leute, die Ahnung haben, die sind ganz locker. Denn wer uns erzählen will, dass Selbstmord erlaubt ist, dass Selbstmord in bestimmten Bedingungen erlaubt ist, der soll einen Beweis dazu bringen, Subhanallah. Es gibt keinen Beweis. Es gibt keinen einzigen Beweis dafür. Sogar es gibt Beweise dagegen. Und das ist einer der Stärken. Der Hadith ist in Sahih Muslim. Sahih Muslim, das sage nicht ich, das sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Man darf sich nicht selbst töten, subhanallah. Denn wer das macht, der wird genau diese Tat immer wieder in der Hölle erleben. Subhanallah. Und stell dir vor, du nimmst eine Bombe und du gehst irgendwo, wo Menschen sind, und du sprengst dich in die Luft. Aber ich könnte mir genau vorstellen, ableiten zu dem Hadith, dass du für immer und ewig in der Hölle bist und dich in der Hölle immer wieder mit dieser Bombe in die Luft springst und diesen Schmerz von Zerstückeln spürst. Und Allah setzt dich wieder zusammen und dann zerstückelst du dich wieder selber. Ha? Für immer und ewig in der Hölle. Da sollte man sich das 3-mal überlegen, sogar 100-mal überlegen. Ha? Und die Leute vom Verfassungsschutz, falls sie zuhören, ja, diese Sachen sind Beweis, dass ihr Lügner seid und der Prophet sallallahu alaihi wasallam und der Islam und Allah subhanahu wa ta'ala's Religion Haqq und Wahrheit ist. Subhanallah. Und selbst zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam ereigneten sich Vorfälle dieser Art. Hierzu erzählt zum Beispiel die Geschichte eines Mannes, der kämpfte gegen die Ungläubigen auf der Seite vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er kämpfte wie kein anderer. Und er war ein großartiger Kämpfer. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, er gehört gewiss zu den Bewohnern der Hölle. So dann folgten ihm einer der Muslime, und der Mann wurde im Kampf schwer verletzt, verwundet und wollte deswegen seinen Tod beschleunigen. Also er war verwundet und er wusste schon, dass er stirbt eigentlich, aber er hat dann was? Er setzte das Schwert zwischen seine Brust und legte sich darauf, womit er sich selbst tötete. Schaut mal, subhanallah. Der Mann hat für Allah subhanahu wa ta'ala gekämpft, für die Religion gekämpft und er war auf der richtigen Seite. Und er war schon am Sterben, aber er konnte diesen Schmerz vom Tod nicht verkrampfen, so hat er sich selbst getötet. Subhanallah. So hat er sich selbst getötet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über ihn, er ist für immer und ewig in der Hölle. Und was ist dann mit jenen, die Zivilisten töten? Subhanallah. Und der Hadith ist in Sahih Bukhari, also diese Überlieferung war jetzt sinngemäß natürlich, ist in Bukhari. Und es gibt viele Geschichten, liebe Geschwister, über das schlechte Ende. Die Gelehrten haben eine Vielzahl davon in ihren Büchern festgehalten. Einige dieser Geschichten hat auch Ibn al-Qayyim in seinem Buch Ad-Da'u ad-Dawa erwähnt, die Krankheit und die Heilung. Ja, er berichtet zum Beispiel, dass ein Mensch im Sterben lag und es wurde zu ihm gesagt, sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah. Doch er antwortete, ich kann nicht, ich schaffe es nicht. Subhanallah, wie ich kann nicht, ich kann. Du kannst auch sagen, ich kann nicht, ich schaffe nicht, aber du schaffst nicht la ilaha illallah zu sagen. Das ist, deine Zunge ist verknotet. Du kannst alles sagen, außer das, weil du nicht danach gelebt hast, subhanallah. Einem anderen wurde gesagt, sag la ilaha illallah, doch der fing an ein Lied zu singen. Ja, für die Geschwister, die immer noch nicht weg sind von Musik und diesen Sachen, musst du aufpassen, dass du nicht stirbst und anfängst dieses Lied zu singen, anstatt La ilaha illallah zu sagen. Subhanallah. Ein Geschäftsmann, zum Beispiel, als er im Sterben lag, man hat ihm gesagt, sag La ilaha illallah, da hat er angefangen zu sagen, schaut mal, das ist eine gute Ware, das steht dir gut, das ist günstig, nimm dies, kauf dies. Bis er gestorben ist, hat er gehandelt. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Ja. Oder es wird erzählt, dass einer der Soldaten von König Nasser im Sterben lag. Einer der Soldaten von König Nasser. Da sprach dessen Sohn zu ihm, der von dem Soldat, sagte zu ihm, sag la ilaha illallah, sag o Vater, la ilaha illallah. Er sagte, Nasser ist mein Schutzherr. Subhanallah. Er sagte, der König Nasser ist mein Schutzherr. Subhanallah. Subhanallah. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht mit Schirk stirbt. Subhanallah. Einem anderen Mann wurde gesagt, sag la ilallah, sag la ilaha illallah. Ja? Aber stattdessen sagte er, im Haus so und so, sollt ihr dies und jenes reparieren, im Garten so und so, müsst ihr dies und das tun. Jemand, der die ganze Zeit mit seiner Arbeit beschäftigt, der ist nur mit seiner Arbeit, der sagt, ja, ich muss das machen, Geld verdienen, dies, das, das. Es ist nur sein Tag und seine Nacht ist nur, und er träumt nur von seiner Arbeit. Dieser Mann wird doch mit seiner Arbeit sterben und Wallahu alim, wie dann sein Ende ist. Denn wenn dein Ende schlecht ist, wird dein Jenseits auch schlecht sein. Subhanallah. Subhanallah. Eine andere Person wurde gesagt, sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah. Und sie sagte, anstatt la ilaha sagte, ich gebe dir 10 für 11. Ich gebe dir 10 für 11. Sozusagen, ich gebe dir 10.000 Euro. Für 11.000 Euro. Er redet über Zinsen. Der hat immer Zinsen genommen. Zinsen, Zinsen. Subhanallah. Und er starb mit dieser Sache. Ja, subhanallah. Und es gibt viele Sachen, auch von heutiger Zeit, in Saudi, und die Sanitäter, als sie kommen und der Mann ist am Sterben. Und das gibt es auch auf YouTube viele. Wo die kommen zu ihm und sagen, sag la ilaha illallah, sag la ilaha illallah. Und er sagt zu ihm, es gibt keinen Gott außer Zigaretten. Weil er so viel geraucht hat. Subhanallah. Andere sagt zu ihm, sag la ilaha illallah, sag la. Sagt er, mach mir bitte mal meine Lieblingsmusik an. Ich will singen und sterben. Subhanallah. So. Bei anderen, ja, als sie starben, hat ihre Hautfarbe sich in schwarzes Pech verwandelt. Subhanallah. Der andere, als er gestorben ist, hat er sich von der Qibla weggedreht. Subhanallah. Und Ibn al-Jawzi, möge Allah sich seine Erbarmen, erzählte, Subhanallah, schaut mal. Ich hörte wahrlich jemanden, von dem ich gedacht hatte, dass in ihm viel Gutes steckt, wie er in der Nacht seines Todes sagte, mein Herr behandelt mich ungerecht. Subhanallah, Subhanallah. In der Nacht seines Todes hat er gesagt, hat er sich beschwert über Allah, indem er gesagt hat, mein Herr behandelt mich ungerecht. Subhanallah, Allah ist erhaben über die Sache. Was er über ihn sagte, er sagt dann weiter, was er über, auf seinem Sterbebett beschuldigte er Allah des Unrechts. Dann sagte Ibn Jawzi, dieses Ereignis machte mir sehr lange zu schaffen und ließ mich voller Sorgen noch mehr Proviant sammeln, der mir behilflich sein sollte, diesem bevorstehenden Tag einzutreten. Welchen Tag? Den Tag der Abreise, subhanallah. Den Tag, an dem du deine Familie verlässt, an dem du deinen Besitz verlässt, an dem du deinen Körper verlässt. Der Tag, an dem die Rückkehr zu deinem Herrn beginnt. Subhanallah. Subhanallah. Dieser Tag, liebe Geschwister, wir sollten fürchten. Und gepriesen sei Allah. Wie häufig haben die Menschen solche Ermahnungen bezeugen können. Und das, was sie zu den Zuständen des Sterbens nicht sehen können, ist nur noch um ein gewaltigeres. Subhanallah. Subhanallah. Und natürlich anschließend zu dieser Sache, direkt daran angeschlossen, der achte Punkt, um sein Iman zu heilen, ist den Tod oft zu gedenken. Den Tod oft zu gedenken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, أكثروا ذكر هذه من لذات يعني الموت. أزاكت أكثروا ذكر هذه من لذات ذكر هذه من لذات أزاكت فمات das Gedenken an den Genusszerstörer. Vermehrt den Gedenken an den Genusszerstörer. Yani, den Tod, also den Tod. Und der Hadith ist in Tirmizi und Sahih al-Jami. Liebe Geschwister, das Denken vom Tod, das Denken an den Tod, schränkt einen von der Sünde ab und macht ein verhärtetes Herz. Denk mal dran, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du gerade eine Sünde machen willst, stell dir vor, in diesem Moment kommt der Todesengel. Ja? Nicht nur, was die anderen über dich denken würden, weil du so gestorben bist. Nein, das ist nichts, weil du bist tot. Diese Sache kann dich nicht mehr treffen. Nein, nein, weil viele machen das nicht, weil sie Angst haben, so zu sterben. Und die anderen könnten das so mitkriegen. Also das sozusagen ein Eib wäre, dass die Leute schlecht über dich denken könnten. Nein, nein, liebe Geschwister. Du musst aufpassen, dass du nicht in dieser Situation stirbst mit Sünde, dass Allah dich mit dieser Sünde für immer und ewig in der Hölle lässt. Müssen wir aufpassen, subhanallah. Es gibt niemanden, der ein enges und bedrücktes Leben hat, und darauf dem Tod gedenkt, ohne dass ihm das Leben weit und ausgedehnt erscheint. Das heißt, wenn du gerade ein Leben führst und dein Leben ist eng und dein Leben bedrückt dich und deine Brust bedrückt dich, dann gedenke den Tod. Dann wird deine Brust weit, dein Iman stark, dein Leben wird auch ausgeweitet und ausgedehnt. Und alles scheint dir ganz locker und leicht, denn der Tod wird auf einmal ganz schwer bei dir. Das Jenseits wird ganz schwer. Deswegen sagte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, gedenke eine Sorge, so vergisst du alle anderen Sorgen. Oder gedenke eine Sorge und du hast keine anderen Sorgen mehr. Und damit war das Jenseits gemeint, der Tod gemeint, die Abrechnung gemeint. Dass wenn du nur noch an diese einzige Sorge denkst, dann hast du keine anderen Sorgen mehr. Subhanallah. Eine der Angelegenheiten, die den Menschen am meisten an den Tod erinnert, ist das Besuchen der Friedhöfe, liebe Geschwister. Aus diesem Grund forderte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Besuch der Friedhöfe auf. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, ich hatte euch verboten, die Gräber zu besuchen, doch nun besucht sie, denn dies erweicht das Herz, lässt die Augen Tränen, und erinnert an das Jenseits. Doch sprecht keinen Übel und doch sprecht keine üblen Worte am Friedhof. Ja. Der Hadith ist in Sahih al-Hakim und Sahih al-Jami'. Und ja, es gibt natürlich über den Besuch von den Frauen an den Grabstätten Meinungsverschiedenheiten, weil Frauen einfach mehr dazu neigen, emotional zu sein. Und wenn sie dann anfangen zu weinen, dann gibt es dieses, man nennt das auf Arabisch Klageweibsschrei. Diese so laut. Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer ganz leicht geweint. Man hörte nur ein Summen in seinem Herz, in seiner Brust, subhanallah. Aber wer sich das zutraut von den Schwestern, dass er hingeht und nicht so viel, nicht so übertrieben stark weint, sondern nur sich zurückhalten kann und nur den Tod gedenkt, dann ist es auch für sie erlaubt. Ja, dann ist es auch für sie erlaubt. Es ist den Muslimen sogar erlaubt, die Gräber von Ungläubigen zu besuchen. Subhanallah. Als Ermahnung für die eigene Seele. Ja? Aber besser ist natürlich, die Gräber von Muslimen zu besuchen, weil man kann auch gleichzeitig Dua für sie machen. Ja? Aber der Beweis, dass man ungläubige Gräber besuchen kann, ist in Sahih Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Grab seiner Mutter besuchte. Ja, dabei weinte er und betrachtete diejenigen um ihn herum ebenfalls und brachte damit diejenigen, die um ihn herum waren, auch zu weinen. Subhanallah. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Ich bat meinen Herrn um die Erlaubnis, für sie um Vergebung zu bitten. Schaut mal. Das ist die Liebe, was er in seinem Herzen hat für seine Mutter. Er sagt, ich bat meinen Herrn um die Erlaubnis für sie, für seine Mutter, um Vergebung zu bitten. Und er erlaubte es mir nicht. Ja, natürlich, weil sie ist als Kafira gestorben. Genauso wie sein Vater. Ja? Sein Vater und seine Mutter sind als Nicht-Muslime gestorben. Deswegen durfte er nicht um sie Bittgebet machen für sie. Und das ist auch ein Beweis für jene, die sagen, nein, der Prophet, seine Eltern, die kommen auch ins Paradies und so weiter. Alles Quatsch natürlich. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, weiter, er sagte, und ich bat ihn um die Erlaubnis, ihr Grab zu besuchen, und er erlaubte es mir, so besucht die Gräber, denn sie erinnern an den Tod. So besucht die Gräber, denn sie erinnern an den Tod. Demnach gehört das Besuchen der Gräber zu den besten Mitteln, um das Herz zu erweichen. Der Besucher profitiert dabei vom Gedenken an den Tod und ebenso profitieren die Toten von den Bittgebeten, wenn es natürlich Muslime sind. Ja? Nicht, dass jemand kommt und jetzt sagt, er macht Bittgebet für die Nicht-Muslime. Nein, wie gesagt, darf man nicht. Eines der Bittgebete für das Besuchen der Gräber, das in der Sunna überliefert wurde, ist die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam: Assalamu alaikum ahl ad-diyari min al-mu'minin wal-muslimin wa inna insha'allahu bikum la-lahiqun. Er sagte: Assalamu alaikum, o Bewohner dieser Städte, von den Gläubigen und Muslimen. Möge Allah den Vorausgehenden von uns und den Zurückbleibenden barmherzig sein, und wir werden euch, so Allah will, gewiss folgen. Ah, hier fehlt im Arabischen fehlt natürlich ein Teil. So. Auf jeden Fall, dieser Hadith ist auch in Sahih Muslim. Derjenige, der sich entschlossen hat, die Gräber zu besuchen, sollte sich an die Verhaltensregeln, und das ist wichtig, für die Besucher der Gräber halten, liebe Geschwister. Er sollte während des Besuches mit Herz und Verstand dabei sein. Außerdem sollte er mit dem Besuch beabsichtigen, alleine das Wohlgefallen Allahs zu erlangen und sein krankes Herz zu heilen. Dann sollte er in sich gehen und eine Lehre davon ziehen, von denen, die unter der Erde, Erdboden begraben sind, und die von ihren Familien und ihren Liebsten getrennt wurden. Der Friedhofsbesucher sollte über den Zustand seiner Glaubensgeschwister und seiner Altersgenossen nachdenken, die verstorben sind, große Hoffnung im Leben besaßen und viel Vermögen angehäuft hatten. Er sollte sich durch den Kopf gehen lassen, wie ihre großen Hoffnungen in Staub zerfielen und ihnen ihr angehäufter Besitz nicht nützte. Subhanallah. Subhanallah. Die Erde hat die Schönheit in ihren Gesichtern ausgelöst, liebe Geschwister. Ihre Körper sind im Grab zerfallen. Ihre Ehefrauen sind zu Witwen geworden. Ihre Kinder haben die traurige und schmerzliche Lage der Waisen zu spüren bekommen. Der Besucher sollte sich bewusst werden, wie schlimm es ist, sich vom Diesseits täuschen zu lassen. Er sollte verstehen, dass es falsch ist, sich auf seine Gesundheit oder sein junges Alter zu verlassen. Er soll begreifen, dass sein Leben kein Zeitvertreib und kein Spiel ist. Er soll wissen, dass auch er unweigerlich sterben wird und mit ihnen dieses Schicksal teilen wird, liebe Geschwister. Er soll über den Zustand der Verstorbenen nachdenken, wie dessen Beine zerbröckeln, seine Augen ausgeflossen sind, wie seine Zunge von Würmern gefressen, seine Zähne von der Erde zersetzt und so weiter. Damit er richtig darüber nachdenkt, das klingt jetzt eklig, aber richtig darüber nachdenken, weil nur dann und nur dann, liebe Geschwister, kann das Herz aufweichen, der Schwache, der Kranke, Iman, sich heilen und die Tränen können dann fließen, die Tränen der Barmherzigkeit können dann fließen. Und hört mal, in einem Gedicht heißt es, sinngemäß übersetzt, O du, der du dem Rufer des Elends lauscht, obwohl bereits die beiden Todesboten die grauen Haare und das hohe Alter nach dir rufen. Allah, ha? Oh, nochmal, O du, der dem Rufer des Elends lauscht. Wer ist der Rufer des Elends? Ha? Das Ding, der Dunya. Du lauschst der Dunya, du willst immer nach der Dunya. Obwohl bereits deine beiden Todesboten, wer sind die beiden Todesboten? Die grauen Haare und das hohe Alter nach dir rufen. Das heißt, du bist schon alt geworden und du hast schon graue Haare bekommen. Sagt, wenn du nicht der Ermahnung zuhörst, welchen Zweck glaubst du haben wohl in deinem Kopf die beiden Wahrnehmenden, das Gehör und das Augenlicht? Subhanallah. Sagt, wenn du nicht von der Allahs Ermahnung zuhörst, was für einen Zweck hat denn dein Auge und dein Ohr? Er sagt, taub oder blind ist nur ein Mann, den die beiden Wegweiser, das Auge und die Spur, nicht leiten können. Weder die Zeit, noch das Diesseits, noch die Himmelssphären werden übrig bleiben. Auch nicht die beiden Lichtspender, die Sonne und der Mond. Alle werden sie das Diesseits verlassen, auch wenn sie die Trennung vom Diesseits hassen. Das gilt für beide Bevölkerungsgruppen, die Nomaden und die Stadtbewohner. Die Nomaden und die Stadtbewohner. Subhanallah. Dieses Gedicht ist von den Verszeilen von Abdullah ibn Muhammad al-Andalusi al-Shantarini aus dem Buch von Tafsir ibn Kathir. Subhanallah. Subhanallah. Sehr schönes Gedicht. Also, liebe Geschwister, wer oft an den Tod denkt, wird mit drei Dingen ausgezeichnet. Wer oft an den Tod denkt, wird mit drei Dingen ausgezeichnet. Was sind diese drei Dinge? Eilige Reue. Eilige Reue. Das heißt, wenn er sündigt, kehrt er sofort zurück. Oder wenn er denkt zu sündigen, so ist er sofort ruhig zu Allah. Genügsames Herz. Was bedeutet genügsames Herz? Ein genügsames Herz. Das heißt, er ist zufrieden mit dem, was er hat, auch wenn es wenig ist. Und drittens, Energie in der Anbetung. Subhanallah. Energie in der Anbetung. Der eine und der andere mag vielleicht schnell zu Allah zurückkehren und zufrieden sein mit wenig. Aber diese Energie in der Anbetung, liebe Geschwister, ist heute sehr schwach. Ist heute sehr wenig geworden, liebe Geschwister. Sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Das heißt, eilige Reue, genügsames Herz und Energie in der Anbetung. Wer dagegen den Tod vergisst, wird mit drei Dingen bestraft. Wird mit drei Dingen bestraft. Was sind die? Aufschiebende Reue. Aufschieben, das Gegenteil. Aufschiebende Reue. Ja, ich werde später. Später werde ich Taube machen. Kein Problem. Unzufriedenheit mit dem, was zum Leben ausreicht. Das heißt, er ist unzufrieden mit dem, was er hat. Er reicht ihm nicht. Er will mehr Luxus. Und wir haben das schon behandelt. Und drittens, Faulheit in der Anbetung. Faulheit in der Anbetung. Subhanallah. Eine der effektivsten Arten, um sich selbst an den Tod zu erinnern, ist Menschen zu sehen, die im Sterben liegen. Subhanallah. Oder Tote zu waschen. Wer sich traut, Tote zu waschen, ist auch, gibt einen sehr stark, sehr viel Imanschub. Denn der Anblick von Sterbenden, das Beobachten von Menschen, die sich in der Trunkenheit des Todes und im Todeskampf befinden und das genaue Betrachten vom Verstorbenen, wie sie nach ihrem Tod aussehen, ist eine Angelegenheit, die allen seelischen Freuden und Genüssen ein Ende setzt. Denn wenn du das siehst, dann hast du keine Gelüste. Dann hast du keine Schahwa, hast du keine Genüsse, hast du keine Freuden mehr übrig. Denn der Tod wird auch dich holen. Subhanallah. Dieser Anblick raubt einem den Schlaf und lässt einem keine Ruhe. Er motiviert auch zu rechtschaffenen Werken und zu noch mehr Fleiß in der Ibade. Subhanallah. Eines Tages wollte Al-Hasan al-Basri einen Kranken besuchen. Doch er fand ihn in der Trunkenheit des Todes wieder, in Sakratul Maut. Da wurde er Zeuge seiner schweren Not und sah die große Heimsuchung, die den Toten befallen hatte. Daraufhin kehrte er zu seiner Familie zurück. Seine Gesichtsfarbe war verändert und er unterschied sich von der Farbe, die er noch vor dem Verlassen des Hauses hatte. Daraufhin sagte die Familie zu ihm, komm und iss was, möge Allah dir barmherzig sein. Er sagte, oh meine Familie, nehmt ihr euer Essen und Trinken zu euch. Ich habe einen Todeskampf gesehen und ich werde nicht aufhören, fleißig dafür zu arbeiten, bis ich dem Tod begegne. Ja Allah. Subhanallah, so waren die Gelehrten, liebe Geschwister. So waren die Gelehrten. Eine weitere Weise, wie man den Tod hautnah spürt, ist das Verrichten des Totengebetes für den Verstorbenen. Und das Tragen der Leiche auf den eigenen Schultern, subhanallah. Oder das Ziehen heutzutage. Das Begleiten des, auf jeden Fall das Begleiten des Leichnams zum Friedhof, das Beerdigen des Toten, den Toten rausholen, in den Grab reinlegen, zudecken, Erde draufschütten, all das ist eine Möglichkeit, dem Tod nahe zu kommen. Dies zu tun, erinnert zweifellos an das Jenseits, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, besucht die Kranken und begleitet die Leichenzüge, dies wird euch an das Jenseits erinnern. Der Hadith ist in Musnad Imam Ahmed. Außerdem bringt die Teilnahme an der Beerdigung eine gewaltige Belohnung, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte, wer am Leichenzug von ihrem Haus aus teilnimmt, in einer Überlieferung heißt es, wer am Leichenzug eines Muslims folgt, im aufrichtigen Glauben und der Hoffnung auf Allahs Lohn, bis das Totengebet für den Verstorbenen verrichtet wird, erhält ein Qirat. Und wer am Leichenzug teilnimmt, bis der Verstorbene begraben wird, der erhält zwei Qirat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, O Gesandte Allahs, was sind zwei Qirat? Er sagte, wie die zwei riesigen Berge. Und gemäß einer Überlieferung heißt es, jedes große Maß ist so gewaltig, also jedes Qira'a ist so gewaltig wie der Berg von Uhud. Und der Hadith ist in Bukhari und Muslim. Die rechtschaffenen Vorfahren, liebe Geschwister, pflegten, wenn jemand sündigte und sie ihm einen aufrichtigen Ratschlag erteilen wollten, ihn stets an den Tod zu enden. Eines Tages war einer der rechtschaffenen Vorfahren in einer Sitzung anwesend, in der ein Mann über einen anderen üble Nachricht führte. Darauf wandte er sich mit folgenden mahnenden Worten an die Lästerei. Er sagte, erinnere dich an die Watte, wenn man sie dir auf deine Augen legen würde. Subhanallah. Das ist also eine Praktik, die man macht heutzutage. Er sagt, erinnere dich an die Watte, die man auf deine Augen legen wird. Erinnere dich an die Watte, die man an deine Augen legen wird. Und gemeint ist mit der Watte, nicht diese Watte, was wir heutzutage kennen, sondern Das ist natürlich ein bisschen hier wörtlich übersetzt. Sondern das Leichentuch ist gemeint. Erinnere dich an das Tuch, das über deine Augen gelegt wird. Und so haben sie sich gegenseitig gezügelt und sich gegenseitig an den Tod gedenkt. Taib, machen wir noch eins, inshallah. Taib, eins machen wir noch. Neunte Heilungsmethode des schwachen Imans, liebe Geschwister, das Nachsinnen über die verschiedenen Rangstufen im Jenseits. Das Nachsinnen, das Gedenken von den verschiedenen Stufen im Jenseits. Ibn al-Qayyim schrieb, wenn sein Verstand klar ist, wird ihm dadurch tiefgründiges Wissen zuteil. Denn es ist ein Licht im Herzen, mit dem er klar sehen kann. Er sieht den versprochenen Lohn, die angedrohte Strafe, das Paradies, die Hölle und all das, was Allah für seine nahestehenden Diener im Paradies bzw. für seine Feinde in der Hölle vorbereitet hat. Er sieht, wie die Menschen aus ihren Gräbern hervorkommen. Sie eilen hastig zum Ruf der Wahrheit. Die Engel aller Himmel sind heruntergestiegen und umgeben die Menschen. Und da kommt Allah. Sein Thronschemel wurde bereits für das Gericht aufgestellt. Die gesamte Erde ist durch sein Licht erstrahlt. Das Buch, in dem die Taten aller Menschen verzeichnet sind, wird hingelegt. Die Propheten und die Märtyrer werden gebracht. Die Waage wird aufgestellt. Jeder erhält die Aufzeichnungen über jede einzelne seiner begangenen Tat in der Hand. Er sagt weiter, wer im Diesseits einen ungelösten Streit mit einem anderen hatte, trifft mit seinem Gegner zusammen. Jeder Zerstrittene klammert sich an seinen Gegner und fordert sein Recht. Und dort steht das Wasserbecken Al-Haud des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ganz in der Nähe stehen die unzähligen Becher. Es gibt viele Durstige, doch nur wenige wird erlaubt, davon zu trinken. Die Brücke über die Hölle, As-Sirat, wird aufgeschlagen. Alle Menschen müssen über sie gehen. Jedem wird ein Licht zugeteilt. Es ist finster, trotzdem muss die Brücke überquert werden. Unter ihr lodern die Flammen des Höllenfeuers und verschlingen sich gegenseitig. Es stürzen sehr viele Menschen ins Feuer. Die Anzahl derer, die ins Feuer fallen, ist um ein Vielfaches höher als die Anzahl der Geretteten. Für den Diener öffnen sich ein Auge im Herzen, mit dem er all diese Geschehnisse sehen kann. Durch sein Herz wird er zu einem der Zeugen des Jenseits, ihm wird das Jenseits und seine Ewigkeit gezeigt, so wie das Diesseits und seine schnelle Vergänglichkeit. Subhanallah. Und dieser Ausschnitt ist von Madarij al-Salikin von Ibn al-Qayyim. Subhanallah. Liebe Geschwister, der edle Koran ist gefüllt mit detaillierten Beschreibungen über die Ereignisse am jüngsten Tag. Wie die Surat al-Qaf, Surat al-Waqi'ah, Surat al-Qiyama, Surat al-Mursalat, Surat al-Naba, Surat Mutaffifin, Surat al-Takwir und. Ja, auch sind die Geschehnisse des Jenseits in Hadith-Werken zu finden. Ja, auch sogar, subhanallah, Ibn Kathir hat Al-Bidayah und Nihaya geschrieben, von Anfang bis Ende. Ja, ist alles dabei, subhanallah. Es gibt auch viele Bücher von Gelehrten, viele Bücher von Gelehrten, zum Beispiel von Ibn al-Qayyim auch, über das Antreiben der Seele zum Paradies. Das Antreiben der Seele zum Paradies. Oder Al-Bidayah und Nihay, wie wir gesagt haben. Oder die Erinnerung über die Zustände der Verstorbenen und Angelegenheit im Jenseits von Al-Qurtubi. Oder die große Auferstehung von Umar al-Asqalani, Umar al-Ashqar. So wie es gibt, ja, es gibt genug Sachen über die Sachen, Alhamdulillah. Der springende Punkt ist hier, dass das Wissen über die Geschehnisse am jüngsten Tag zu den wichtigsten Mitteln gehört, um den Glauben zu steigern, liebe Geschwister. Und inshallah, wenn Allah uns Umr gibt, wenn Allah uns Leben gibt, dann werden wir nach diesem Buch solche Zustände durchnehmen. Wir werden zusammen durch das Grab gehen, durch die Auferstehung, das Jenseits, As-Sirat, Insha'Allah, damit es unseren Iman steigt. Wir werden auch zwischendurch die Eigenschaften des Salaf erwähnen, Subhanallah. Und vielleicht machen wir auch einige Auszüge von Ibn Kathir über Al-Bidayah und Nihayah und so weiter. Wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala uns Leben gibt, natürlich. Ja. Subhanallah. Allgemein das Gedenken über Paradies und Hölle ist eine großartige Möglichkeit, seinen schwachen Iman zu reinigen, zu stärken. Subhanallah. Tayyib, wollt ihr noch eins? Sollen wir noch eins machen oder Schluss für heute? Seid ihr noch müde oder noch fit? Was sag ich dir? Wenn keine Antwort kommt, dann war es das für heute. Ich gebe euch noch ein paar Sekunden. Ich weiß, es dauert immer. Ja, ein bisschen Verzögerung. Wollt ihr noch eine Behandlungsmethode wissen? Subhanallah. Machen wir inshallah abschließend noch eine. Zehntens. Zehntens. Das lebhafte Reagieren des Herzens auf Allahs Zeichen im Universum. Das wurde so übersetzt. Also, das bedeutet, dass dein Herz sich wundert und aufspringt über die großartigen Zeichen, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und Bukhari Muslim berichteten, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam Wolken oder einen Sturm sah, man dies in seinem Gesicht erkannte. Da sagte Aisha, O Gesandter Allahs, wenn die Leute Wolken sehen, freuen sie sich in der Hoffnung, dass sie darin Regen ist. Wenn du so etwas siehst, erkenne ich deine Abscheu in deinem Gesicht. Ja? Da entgegnete er, O Aisha, was gibt mir Sicherheit, dass darin keine Strafe steckt? Ein Volk wurde mit einem Sturm bestraft und ein anderes Volk sah die Strafe herbeikommen, doch sie sagten, هذا عارض ممطرنا, das ist eine ausbreitende Wolke, die uns was? Regen bringt. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand erschrocken auf, wann immer eine Sonnenfinsternis sah, wie es in Sahih Bukhari überliefert wurde. Demnach berichtet Abu Musa radiallahu an, eines Tages verfinsterte sich die Sonne, da stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam erschrocken auf, aus Angst, dass die Stunde eingetroffen sei. Subhanallah, aus Angst, dass die Stunde eingetroffen sei. In Fath al-Bari. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl, dass wir uns eilig zum Gebet begeben sollen, sobald sich eine Sonne in Mondfinsternis ereignet. Sondern sollen wir beten und ganz lange beten. Er teilt uns mit, dass Sonnen- und Mondfinsternisse zu den Zeichen Allahs gehört, mit denen er seine Diener Furcht einflößt. Subhanallah. Und heutzutage, ja, MashaAllah, heutzutage, wir sind da, wenn Sonne oder Mondfinsternis gibt, wir gucken aus dem Fenster und sagen teilweise, oh, Subhanallah, wie schön hat das Allah gemacht. Nein, Allah will dir Angst einflößen und du freust dich darüber. Subhanallah, daran merkt man, dass unser Iman kaputt und zerstört ist, liebe Geschwister. Das ist eine Schande, dass man so etwas denkt, subhanallah. Wie kann man so denken? Wobei es eindeutiges Zeichen ist, der Furcht einflößen. Deswegen sollen wir stehen und lange lesen. Ja? So, der Prophet stand auf und betete ganz lange, bis die Sonnenfinsternis oder die Mondfinsternis weg war. Zweifellos bewirken die Reaktion auf die gegenwärtigen Phänomene und das Schrecken vor ihnen, dass sich der Glaube im Herzen erneuert. Wenn es genauso, liebe Geschwister, der Tsunami, der passiert ist. Ja? Oder diese Sachen, die diesem Erdbeben, die sich anhäufen, alles Zeichen der Stunde. Die Vulkane, die auf einmal ausspucken wieder. Und so weiter. Die Waldbrände, immer mehr Feuer überall. Alles Zeichen, ja, wo man sich zurückschrecken sollte. Und Aisha sagte, der Gesandte Allahs nahm meine Hand. Dann zeigte er auf den Mond und sagte, O Aisha, suche Zuflucht bei Allah vor diesem Übel, denn das ist die Finsternis, wenn sie hereinbricht. Subhanallah. Subhanallah. Er sagt, das ist in Musnad Imam Ahmed und As-Silsila As-Sahiha. Ein weiteres Beispiel hierfür sind, dass man im Herzen zutiefst ergriffen ist, wenn man an Orten vorbeikommt, an denen früher einige Menschen vom Erdboden verschluckt worden sind. Oder an den Städten, die vor der Strafe Allahs heimgesucht worden sind. Oder an Gräbern von Menschen, die sich selbst ungerecht zugefügt haben. Ibn Umar radiallahu anh berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten ging und sagte, als sie Al-Hijr erreichten, und Al-Hijr ist die Wohnstätte von Thamud. Ja, von Thamud. Wir kennen die Geschichte von Thamud aus dem Koran. Jenes ungläubige und hochmütige und starke Volk, das ihre Propheten Salih verleugnete und die Kamelstute tötete. Ja, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, betretet nicht die ehemaligen Wohnstätte derjenigen, die der Strafe verfallen waren, außer wenn man ihr dabei weint. Ja, wenn ihr nicht dabei weint, dann betretet sie nicht, damit euch nicht das zustößt, was ihnen zugestoßen ist. Subhanallah, Hadith in Bukhari. Und heutzutage, einige machen Urlaub an solche Orte. Die sagen, komm, wir gehen da, wurde was ausgegraben, eine Stadt, gehen wir das besuchen, ja, machen Fotos und freuen sich und wundern sich, anstatt sie darüber nachdenken. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Das ist wirklich eine Schande, wie unsere Umma heutzutage geworden ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen stärken, unsere schwachen Herzen heilen, unsere Herzen stärken im Ramadan. Möge Allah uns helfen, den Ramadan zu erreichen. Möge Allah uns verzeihen, unsere schlechten Taten in gute Taten umwandeln. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Ramadan genießen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir stark und kräftig werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die gespaltete Umma wieder zu einer einzigen Umma machen. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.